Im Bürgerwohlkeller begrüßte mich Hitler und bat mich, das Amt des Befehlshabers einer zu bildenden nationalen Armee zu übernehmen, indem er mir die Sachlage kurz, wie Scheubner Richter, schilderte. Die Frage war für mich, wie stellt sich die bayerische Staatsgewalt dazu, verkörpert in den drei Herren? Wie die drei Herren dachten, wusste ich nicht. Ich sah in dem Vorgefallenen höchstens ein Vorprellen in der von ihnen selbst gewiesenen Zielrichtung und zweifelte nicht daran, dass die Herren innerlich mit ihrem Entschluss fertig waren. Ich habe mich in schweren Lebenslagen schnell zu einem Entschluss bekennen müssen und so machte ich es auch hier. Ich trat in das Nebenzimmer, ich habe keine Waffe gesehen, auch nicht am Fenster. Die Herren standen zwanglos, unbewacht. Pöhner war anwesend, der mit Graf sprach. Ich begrüßte diesen, trat auf Losse zu und sagte ihm etwa, der Stein sei ins Rollen gekommen, die Sache müsse nun wohl doch weitergeführt werden. Ich stellte mich der Bewegung zur Verfügung und ging dabei von der Auffassung aus, dass das Ziel des Hitler-Unternehmens mit dem Ziel der drei Herren durchaus identisch sei, dass das Ziel aber dann gefährdet wäre, wenn der nun einmal eingeschlagene Weg nicht weiter beschritten werde. Selbstverständliche Voraussetzung war aber, dass die bayerische Staatsgewalt mitkommen würde. Losser erwiderte mir auf meine Frage, es sei seine Ansicht, dass das Unternehmen jetzt weitergeführt werden müsse, ebenso Oberst von Seisser. An Einzelheiten erinnere ich mich nicht. Ich sprach dann mit Pöhner, ob er den ihm angebotenen Platz annehme. Er sagte, er müsse sich mit Exzellenz von Kahr besprechen. Exzellenz von Kahr meinte mir gegenüber, er sei doch sozusagen mit der Pistole ins Nebenzimmer geführt worden, er könne sich nicht entschließen, die Herren im Saal könnten glauben, er stehe auch hier unter Druck. Endlich entschloss er sich auf inständiges Bitten Hitlers, wobei auch ich mich beteiligt habe. In meiner Anwesenheit ist kein Zwang auf die Herren ausgeübt worden. Sie haben sich auch nicht über einen Zwang beklagt. Hätte ich derartiges gesehen, dann hätte ich eingegriffen. Sie haben mir auch nicht etwa vorgeworfen, ich hätte nicht loyal gehandelt. Sie haben auch nicht Komödie gespielt. Sie entschlossen sich als freie Männer durch Wortabgabe und Handschlag, als Vertreter der bayerischen Staatsgewalt, die sie bereits seit Wochen innehatten und weiterführten. Die Macht lag fest in den Händen der drei Herren. Die Herren wurden nicht vor eine Lage gestellt, die ihnen fremd war. Überrascht waren sie, auch schon sie doch selbst nach dem Bericht eine Überraschung gefürchtet hatten. Die Gesamtlage jedenfalls war ihnen nicht fremd und vielleicht noch weniger fremd, als ich annahm. Unleugbar war die Zustimmung in der Zielrichtung, die sie selbst eingeschlagen hatten und in der Lossum an mich herangetreten war, der Vertreter der Teile der Reichswehr, die sich dem bayerischen Staatskommissar zur Verfügung gestellt hatte. Die Herren, so nahm ich damals an, waren nur genötigt, in der gleichen Weg- und Zielrichtung weiterzuschreiten, die sie selbst eingeschlagen hatten. Ich wiederhole. Als ich an General von Lossow herantrat, nahm ich an, dass sein Entschluss fertig sei. In solchen Augenblicken gibt es für mich nur einen schnellen Entschluss. Ebenso war es bei Oberst von Seisser. Ich habe diesen beiden Herren nicht zugeredet. Dazu war kein Anlass. Ich sah und fand gar keinen Widerstand. Ja, Herr von Kahr habe ich zugeredet. Ich hielt es für verderblich, wenn der nationale Wille Schaden litte. Eine Ansprache an die Herren habe ich nicht gehalten. Ich war der Ansicht, dass ich es mit deutschen Männern zu tun hatte, die mir ihr deutsches Wort und ihren deutschen Handschlag freiwillig gaben. Hätten die Herren Nein gesagt, dann hätte ich gesagt, nun dann nicht, dann muss von dem Unternehmen Abstand genommen werden. Ich wiederhole nochmals, dass ich fortgesetzt überzeugt war, die drei Herren hätten die bayerische Staatsgewalt, die sie bereits inne hatten, nunmehr offen in den Dienst der Sache gestellt, die sie selbst beabsichtigten, was für mich die selbstverständliche Voraussetzung für meine Beteiligung war. Wenn später Herr von Lossow den Vertretern der Presse erklärte, wenn Ludendorff und Hitler Diktatoren geworden wären, so wären die Namen von Lossow und von Seisser nur eine Narrenposse gewesen, So kann ich nur erklären, dass es mir nicht daran lag, eine Narrenposse aufzuführen. Ich wollte sie auch, heißt es, als Popanz um Reichswehr und Polizei herüberzuziehen. Wenn man das glaubt, dass ich das tun könnte, dann kennt man mich nicht, wenn man mir so etwas zumutet. Es kamen die Erklärungen im Saal und eine kurze Besprechung im Nebenzimmer. Ich komme in geschlossener Sitzung darauf zurück und möchte hier nur feststellen, dass das, was die Anklageschrift behauptet, nicht richtig ist. Ich kann über mein Gespräch mit Oberstleutnant Kriebel nur das bestätigen, was er heute gesagt hat. Er trat an mich heran und bat mich, ihm deine besondere Stellung zu übertragen. Ich bat ihm, bei mir zu bleiben. Wir wollten zu General von Lossow fahren und das in Ruhe behandeln. Ich habe Kriebel nicht als Führer des Kampfbundes gebeten. Er war bei mir im Sommer 1918, Hoffnungen und Enttäuschungen im Hauptquartier wechselten ab, Freude wechselte mit tiefster Sorge. Da war mir Oberstleutnant Kriebel ein lieber Gefährte, darum bat ich ihn. Ich hatte nicht den Glauben, dass in dieser kurzen Zeitspanne derselbe Kampf wie im Sommer 1918 durch meine Seele ziehen würde und wir in kurzer Zeit dasselbe erleben würden wie damals. Dann kamen die Vorgänge mit der Infanterieschule. Ich war genauso überrascht über das Eintreffen der Infanterieschule wie Kriebel. Ich habe erst nachher gehört, dass mit meinem Namen gearbeitet worden ist und möchte hier klar aussprechen, dass mein Name damit nichts zu tun hat. Die Infanterieschule wurde durch Rosbach mir gemeldet, weil von Lossow nicht mehr anwesend war. Ich weiß nur, dass ich Rosbach noch fragte, wie steht General von Tischowitz? Rosbach sagte, er habe sich auf seinen Eid berufen, er könne sich nicht beteiligen, er habe aber der Infanterieschule nichts in den Weg gelegt. Ich bin dann die Front entlang gegangen unter dem Rufe Heil Deutschland. Dann fuhren wir über die Polizeidirektion ins Wehrkreiskommando. Die Vorgänge haben sich nun genauso abgespielt, wie Kriebel sie beschrieben hat. Da ich in der Polizeidirektion absolut nichts zu tun hatte, gingen die beiden Herren, Kriebel und Dr. Weber, hinauf und ich blieb zurück. Dann fuhren wir ins Wehrkreiskommando, wo wir vor 12 Uhr eintrafen. Hier ging es ins Zimmer von Hauptmann Röhm. Das war kein sehr angenehmer Aufenthalt, ich blieb aber, weil ich mir sagte, ich bin nicht Herr im Hause. Unsere Sorge ging dahin, nun die Verbindung nach den zwei Seiten aufzunehmen, nämlich mit Seisser und Lossow.